Ja, moin, genau, ich bin Münze. Das ist der Vortrag, den ich heute mitgebracht habe. Genau, ich nehme mir auch nebenbei auf, nur dass du Bescheid wisst. Genau, der Titel meines Vortrags ist Die Krise der Kritik oder die Krise des Kritikers, die Form der Kritik im Neoliberalismus. Bevor ich inhaltlich weiter darauf eingehe, habe ich so ein paar so Vorbemerkungen zum Rahmen. Ich habe mir relativ lange Gedanken darüber gemacht, was irgendwie eine gute Art und Weise ist, dieses Thema zu präsentieren. Das ist mein Masterarbeitsthema, also ich denke da jetzt seit ungefähr 5 Monaten drüber nach und werde noch ein paar Monate auch weiter darüber nachdenken. Und ich bin gerade in so einem Zwischenstand und mein Ziel ist es, so ein bisschen meine Ergebnisse zu präsentieren, in der Hoffnung auch selber ein bisschen klarer zu werden. Und freue mich mega, mega doll auf die Diskussion. Genau, und das war so sehr, sehr schwer abzuschätzen, wie viel weiß wer, auf was will ich wie eingehen. Und ich habe es versucht, da so einen Mittelweg zu finden und es wird wahrscheinlich Phasen geben, wo manche von euch sich langweilen und manche wahrscheinlich Phasen geben, wo manche von euch nicht so viel verstehen. Das ist meistens so bei Vorträgen und an der Stelle nur die Einladung, einfach, wenn ihr auch mal abschweift. Ich habe extra eine PowerPoint mitgebracht und ihr könnt immer bei jeder neuen Folie quasi neu einsteigen. Und es ist ganz normal, 10 Minuten zwischenzeitlich nicht zuzuhören. Auch habe ich versucht, möglichst frei zu sprechen oder versuche ich, den Vortrag möglichst frei zu halten und nicht abzulesen. Es hat den Vorteil, dass es dem leichter ist, dem zu folgen. Der Nachteil ist, dass es weniger spezifisch ist. Und dadurch war mein Thema total aufgebläht. Also es waren 2 Stunden, die ich gesprochen habe. Jetzt sind es nur noch 1,5. Und das ist quasi so eine andere Form der Zumutung. Es ist auch wegen des Wetters geplant, nach der Hälfte eine kurze Pause zu machen. Oder ich würde dann da einmal kurz einchecken, können wir so ein bisschen schauen, weil dann zieht sich auch alles nach hinten und so. Genau, und für mich ist es richtig, richtig geil, wenn ihr am Ende mir ein Feedback gebt, dass ihr irgendwo was nicht verstanden habt, weil das bedeutet wahrscheinlich, dass ich es nicht verstanden habe und irgendwelche Wörter nutze, um es zu kaschieren. Und es ist total hilfreich für meinen eigenen Schreibprozess. Also wenn ihr irgendwie sagt, so der Part macht gar keinen Sinn, schreibt euch das auf und sagt es richtig gerne oder versucht mich da herauszufordern, das dann auch zu erklären. Ja, genau. So viel zur Vorbemerkung. Genau, inhaltlich will ich gar nicht so viel vorwegnehmen beim Titel. Ja, Punkt. genau, meine Gliederung oder wie ich vorgehen will ist, ich gehe ja irgendwie auf die Krise der Kritik ein oder ich frage mich so, haben wir sowas oder ist es nicht eigentlich was anderes? Deswegen fange ich mit einem Problemaufriss an, der gleichzeitig eine Einleitung ist. Also ich versuche mir anzueignen, was ist Kritik und was bedeutet es, dass sie vielleicht in der Krise ist. Das mache ich in 2 Schritten und komme dann so ein bisschen so zu meinem Forschungsvorhaben, was vor allem Untersuchungen an Karl Marx, Theodor Adorno und Ilse Binzel ist. Und dann zum Schluss versuche ich noch so ein bisschen so kluge Sachen selber zu denken. Ja. Und diesen inhaltlichen Hauptteil von Marx, Adorno und Binzel, der gliedert sich jeweils immer noch mal in 3 Schritte auf, wo ich mir bei jeder Autorin erstens frage, wie ist eigentlich das Verhältnis von Denken und Kritik zu Gesellschaft und Natur? Wie stehen diese 3 Dinge in Beziehung zueinander? Wie sind die dort gedacht oder aufgefasst? Dann haben alle 3 irgendwie so eine Figur, an der sie sich so total abarbeiten, die so Kritik macht, aber die finden das alle total scheiße. Bei Marx ist der kritische Kritiker oder Bruno Bauer als Junghegelianer. Bei Theodor Adorno ist es der Kulturkritiker und bei Ilse Binzel der antideutsche Kritiker. Und jeweils versuche ich dann im 3. Schritt eine positive Bestimmung der Kritik so zusammenzuziehen aus dem, was ich gesagt habe und auch was die noch so dazu sagen. Okay. Beginnen wir mit dem Problemaufriss. Was ist Kritik und was ist die Krise der Kritik, von der Menschen so reden? Also vielleicht zum Kontext. Die Krise der Kritik, ich habe es das erste Mal gehört, jetzt vor 2 Monaten bei einem Vortrag im OKA, wo Matthias Specker und Jan Rickermann das als Titel hatten. Genau, und seitdem versuche ich das so ein bisschen so zu verstehen oder eben auch zu kritisieren, was ich jetzt heute versuche. Genau, was Kritik genau ist, das kann ich nicht so einfach sagen, sondern das steht irgendwie so im Rahmen des ganzen Vortrags, aber damit wir eine gemeinsame Basis haben, habe ich so eine Minimaldefinition mitgebracht, von dem wir ausgehen können, irgendwie dieses Wort zu denken. Und das ist eine Praxis oder eine Tätigkeit, welche durch die Analyse der Gesellschaft aufzeigt, dass gesellschaftliche Veränderungen möglich und richtig wären. 2 Sachen sind mir daran besonders wichtig. Einmal, dass es eine Praxis ist, die über die Analyse läuft. Also es geht darum, Gesellschaft auf eine bestimmte Art und Weise zu verstehen oder anzuschauen. Und zweitens diese Gleichzeitigkeit von Möglichkeit. Also es gibt eine Alternative und die Alternative wäre in irgendeiner Art und Weise auch besser. Das wäre richtig. Und das, was ich mich jetzt frage im Kontext, ist, was sind eigentlich die Bedingungen dieser Kritik? Weil wenn wir die Bedingungen verstehen, dann verstehen wir auch, warum sie vielleicht in eine Krise geraten ist. Und da gibt es einen der viel zitierten und wichtigen Text von Rainer Koselleck, Kritik und Krise. Kann man jetzt gar nicht lesen. Ah ja, danke. Das ist der Buchtitel von diesem Buch. Es sind nur zwei Bilder, das ist ganz praktisch, sind beides nur Buchtitel. Sie wurden beide genommen, um Zitate zu ersetzen, um den Vortrag zu kürzen. Genau, das ist der Buchtitel von dem Buch von Reinhard Koselleck, Kritik und Krise. Das ist eine Dissertation, die er 1959 veröffentlicht hat. Also jetzt doch schon relativ alt. Und auch so ein bisschen, soweit ich weiß zumindest, der Beginn davon, irgendwie Titel mit Kritik und Krise drin zu nutzen. Also seitdem gibt es dazu ganz viele unterschiedliche Publikationen, die teilweise sich darauf beziehen, teilweise auch nicht. Und damit eben auch die Krise der Kritik, also die reiht sich da auch ein. Koselleck untersucht in der Dissertation das 18. Jahrhundert, das, wie Kant nennt, das Zeitalter der Kritik. 18. Jahrhundert, so zum groben Kontext, wir haben am Ende die französische und die amerikanische und die haitianische Revolution, also wir haben das Aufkommen von bürgerlichen Revolutionen, wir haben die Aufklärung als in Europa intellektuelle und aber auch politische Bewegungen, wir haben das Auftreten eines einer stärkeren bürgerlichen Öffentlichkeit und eines Bürgertums. Ich warte einmal kurz. Ups. gar kein Problem, setze ich einfach hin. Ich mache dann sofort weiter. Ich nutze die Chance zum Trinken. Naja, und falls ich zu schnell rede, sag auch Bescheid. Rede ich zu schnell? Okay. Genau, auf jeden Fall dieses 18. Jahrhundert schaut Koselleck sich an, weil einerseits die Kritik als Modus des Weltbezugs dort auftaucht, und damit einher aber auch politische und gesellschaftliche Krisen und der Zusammenhang, der interessiert ihn. Und was für mich da besonders spannend ist, ist, dass Kritik anscheinend etwas ist, was historisch an einem gewissen Zeitpunkt erst aufgetaucht ist, und zwar in diesem 18. Jahrhundert, als ein rigoroses Infragestellen der Tradition im Hinblick auf die vernünftige Einrichtung der Zukunft. Ne? Also die feudale Ordnung, die religiöse Ordnung, alles wurde quasi als Tradition befragt, ist das angemessen für die Zukunft, in der irgendwie alles vernünftig eingerichtet werden soll. Es ist ein Auseinanderreißen von Altem, der Tradition und dem Neuen, der vernünftigen Einrichtung der Gesellschaft oder der Gerechten oder Gleichen, also je nachdem auch, welches Wort man da einsetzen mag. Und das ist eine Geschichtsphilosophie, in der es eine Vorstellung davon gibt, wie man vom wie es ist zu einem ganz anderen kommen kann. Also eine Vorstellung von einer Geschichtstendenz, in der das Ganze als veränderlich begriffen wird. Damit komme ich zu der ersten Bedingung, und zwar der Bedingung der Kontingenz. Kritik lässt sich nur artikulieren, wenn die Verhältnisse als veränderbar begriffen werden. Macht relativ viel Sinn, also etwas, was für mich unbegreiflich ist, auch nur mir vorzustellen, dass es anders wäre, ist halt sinnlos zu kritisieren. Einfach so. Wir müssen begreifen können, dass es auch anders geht. Und dafür eben ist diese Geschichtsphilosophie wichtig, beziehungsweise die entstehen gemeinsam. Genau, und über diese Bedingungen hinaus macht Koselleck eben noch den zweiten ganz wichtigen Punkt deutlich, und zwar die Bedingtheit der Kritik. Ja, also Kritik artikuliert sich in und gegen die konkreten historischen Verhältnisse. Sie ist entstanden im 18. Jahrhundert aus einer entstehenden bürgerlichen Öffentlichkeit und gegen Religion und den absolutistischen Staat. Und das heißt, jede Kritik müssen wir eben im Kontext der gesellschaftlichen Verhältnisse auch verstehen. Genau, und manchmal schiebe ich dann noch so Infos nach, weil ich merke, dass in meinen Notizen noch eine Sache ist. Und eine Sache, die hier noch steht, ist, die auch wichtig ist, ist, dass dieser Kritikmodus auch ganz eng mit der Vorstellung eines mündigen Subjekts, einer Vernunft, eines vernunftbegabten Subjekts, also eines Individuums, was sich selbst bestimmen kann durch den Gebrauch von Vernunft. Was eben auch ganz eng mit dem Bürgertum mit dieser Schicht und mit der Philosophie in dieser Zeit verknüpft ist. Genau, jetzt machen wir einen Sprung 70 Jahre nach vorne zu Matthias Specker, der den Vortrag gehalten hat mit im Mai über die Krise der Kritik. Und Matthias Specker schaut sich Marx' Kritikmodus an. Und da komme ich zu meinem ersten Zitat, und es wird sehr häufig heute passieren, dass ich so Zitate anwerfe und die dann vorlese und ihr könnt mitlesen und dann sage ich so, was sie so bedeuten. Das ist jetzt das Erste, nur dass ihr so ein bisschen wisst, wie es so abläuft. Ich lese vor. Es zeigt sich, dass Marx umgekehrt hinter das Geheimnisvolle der wahren Form kommen kann, weil er die bürgerlichen Formen vom Standpunkt der freilich zunächst nur theoretisch vorweggenommenen menschlichen Gesellschaft aus als notwendige Erscheinung von noch unvernünftigen, nicht unter den planmäßigen Bestimmungen eines selbstbewussten Subjekts stehenden Verhältnissen ins Visier nimmt. Das ist irgendwie ein extrem verschachtelter Satz, aber ich gehe den nochmal, oder wir können den nochmal gemeinsam durchgehen. Was Specker hier sagt, ist, dass Marx Kritik der Gesellschaft, also dass die Analyse der Gesellschaft über die wahren Formen, die funktioniert nur, weil er die Gesellschaft, die bürgerlichen Formen, von einem Standpunkt der befreiten Gesellschaft, die es zwar noch nicht gibt, aber die theoretisch angenommen wird, aus beobachtet. Also Marx stellt sich auf die Perspektive der Zukunft, wo wir alle selbstbestimmt sind, wo wir alle Einsicht in die Verhältnisse haben. Und aus dieser Perspektive der Zukunft sagt er, gerade ist es noch falsch. Gerade ist es noch nicht richtig, gerade ist es verkehrt. Und das ist eine weitere Bedingung, die für die Kritik in der Zeit zumindest ganz wichtig ist, und zwar die Bedingung der Nicht-Identität. Um die Falschheit der Gesellschaft analysieren zu können, muss ich mich auf einen Standpunkt stellen, der nicht identisch mit der bestehenden Gesellschaft ist. Bei Marx ist es der zukünftige Standpunkt, von dem heraus quasi die Gesellschaft als falsch erscheint. Vielleicht so als Edith, ich persönlich finde es nicht überzeugend, aber Specker würde das sagen. Und warum es nicht überzeugend finde, das wird sich dann später zeigen. Aber um zu verstehen, was gemeint ist, wenn Menschen von der Krise der Kritik sprechen, ist es, denke ich, ein wichtiger Punkt. Genau, zusammenfassend, was meine ich mit Kritik und was sind die Bedingungen der Kritik? Kritik ist bedingt, Kritik entstand im 18. Jahrhundert im Kontext einer bürgerlichen Geschichtsphilosophie und einer Vorstellung von einem bürgerlichen autonomen Subjekt und richtet sich gegen die damaligen quasi Traditionen und den Feudalismus. Und es gibt zwei Bedingungen, die wir für diese Kritik herausarbeiten konnten, die da aufgetaucht ist. Einmal die Bedingung der Kontingenz. Das heißt, analog zur Geschichtsphilosophie, es muss das Ganze als veränderbar begriffen werden können. Die Bedingung der Nicht-Identität. Also die Wahrnehmung, die Analyse der Gesellschaft muss von einem Standpunkt des Nicht-Identischen, der außerhalb der Gesellschaft stehen, bis zu einem gewissen Grad zumindest, angenommen werden. Jetzt sind wir im zweiten Teil in der Krise. Was ist die Krise der Kritik? Und das wird über die aktuelle Zeit gesagt. Und deswegen müssen wir uns erstmal anschauen, was ist denn überhaupt mit dieser aktuellen Zeit? Es gibt dafür ganz viele Wörter, also Neoliberalismus, Spätmoderne, Postmoderne, sind so, glaube ich, die drei, die mir immer so einfallen, um irgendwie zu sagen, was an der momentanen Zeit so besonders ist. Die sagen alle ähnliche Dinge und akzentuieren das so ein bisschen unterschiedlich. Und ich habe mich für Neoliberalismus entschieden, weil ich diesen Akzent, der da gesetzt wird, praktisch finde, aber ich bin, also ich verbringe auch keine schlaflosen Nächte darüber, sage ich mal. Gerhard Stapelfeld beschreibt den Neoliberalismus als politische, gesellschaftliche Ordnung, der dadurch ausgezeichnet ist, dass von einer prinzipiellen Unerkennbarkeit des gesellschaftlichen Ganzen ausgegangen wird. Also dass quasi der Markt als Ganzes, die Gesellschaft als Ganzes, die kann nicht erkannt werden und deswegen macht es auch keinen Sinn, die zu steuern oder da einzugreifen. Genau, und diese Vorstellung, die so, sag ich mal, so wesentlich ist für die Gesellschaftsordnung, beschreibt eine Gesellschaft, die so historisch eingeordnet ungefähr in den 70er Jahren angefangen hat. Es wird dann datiert um die Weltwirtschaftskrise Anfang, Mitte der 70er Jahre und dem Ende des starken Wirtschaftswachstums der vorherigen Zeit. Politisch durch Ronald Reagan und Margaret Thatcher in den USA und Großbritannien, die das durchgesetzt haben. Von Margaret Thatcher ist dieser Satz bekannt, there is no such thing as society. Also es gibt nicht so etwas wie Gesellschaft, sondern nur Individuen und Familien, heißt es dann weiter. Wo quasi auch gesagt wird, das Ganze lässt sich nicht erkennen, lässt sich nicht steuern, lässt sich nicht politisch beeinflussen. Und auch so weltpolitisch der Zusammenbruch der Sowjetunion dann in den 90er Jahren, womit so ein starkes Bewusstsein für eine Systemalternative verloren gegangen ist. Also das Wissen auf der anderen Seite ist das ganz anders, ist das Ganze ganz anders strukturiert. Francis Fukuyama ist auch so ein Mensch, den man viel zitiert, spricht da vom Ende der Geschichte und sagt, es hat sich jetzt quasi die liberale Demokratie durchgesetzt als das Ideal, wie Menschen zusammenleben wollen und daran wird nicht mehr gerüttelt. So, es gibt vielleicht noch Orte, wo das nicht so richtig klappt, aber so als Ideal ist es irgendwie gesetzt. Und was wir an diesen ganzen Sachen erkennen können, und vor allem an dem letzten und dem ersten, ist, dass es eine Krise der Geschichtsphilosophie ist. Also die Vorstellung, dass das Ganze als veränderbar begriffen wird, funktioniert nur, wenn du das Ganze erkennst. Und das ist im Neoliberalismus nicht gegeben. Genau, für die Frage der Kritik gibt es so zwei Sphären, die für uns besonders interessant sind. Das ist einmal die Wissenschaft als Ort der Analyse der Gesellschaft und das Individuum. Und da will ich einmal noch so jeweils ganz kurz reinschauen, was irgendwie diese neoliberale Ordnung mit diesen Sphären macht. Genau. In der Wissenschaft oder in der Philosophie gibt es sowas, das ist jetzt wieder nicht so wichtig als Bild, das ist das Buch von Jean-François Lyotard, Das postmoderne Wissen. Ist es zu klein? Nee, okay. Da spricht man genau von so der Postmoderne oder dem Poststrukturalismus oder wie auch immer. Und genau dafür so prototypisch oder beispielhaft steht, würde ich sagen, Lyotard mit dem Buch Das postmoderne Wissen, in dem sich Lyotard fragt, wie wird eigentlich Wissenschaft als Produktion von Wissen, als Produktion von Wahrheit legitimiert? Also Wissenschaft wird ja als ein Diskurs verstanden, der auch Machtmechanismen unterworfen wird. Und Lyotard sagt, in der Moderne, also das vor der Postmoderne, sowas wie zum Beispiel Marx oder die Aufklärung, aber naja, egal. auf jeden Fall die Moderne, da wird durch, gibt es große Erzählungen, die quasi, Wissenschaft stabilisieren und sagen, das ist objektive Wahrheit und diese großen Erzählungen sind die zugrunde liegende Narrative und das ist vor allem zwei Fortschrittserzählungen. Einmal die Dialektik des Geistes, wo er auf Hegel anspielt, also die schrittweise Durchsetzung der Vernunft in der Geschichte und die Emanzipation der Menschheit, also die schrittweise Durchsetzung bis hin zum Kommunismus, wo er eben auf Marx referiert. Und Lyotard sagt, ganz im Sinne des Neoliberalismus, diese Geschichtsphilosophien, die taugen irgendwie nicht mehr, niemand glaubt da mehr dran, die sind irgendwie als Narrative nicht mehr so richtig haltbar. Das heißt, Wissenschaft braucht irgendwie neue Narrative oder diese Narrative funktionieren nicht mehr. Und statt jetzt zu sagen, und das ist so ein bisschen dann so der postmoderne Turn, wir brauchen irgendwie neue große Narrative, wir müssen irgendwie die Vernunft stark machen oder was weiß ich, geht es mehr darum, selber die Verflechtungen von Wissen und Macht zu untersuchen. Also zu schauen, auf welche Narrative baut gerade hier eigentlich welche Wissenschaft. Und das ist eine Verwischung von Sphären, die vormals getrennt waren. Also während es vormals eine ganz klare Unterscheidung zwischen Politik und Wissenschaft gab, sind die jetzt von den Kategorien her einfach nicht mehr so stark zu trennen. Was ich persönlich gar nicht werten will, also zu sagen, so, das ist jetzt irgendwie cool und das davor war doof, sondern ich würde sagen, es ist eine Reaktion auf das Verändern der gesellschaftlichen Verhältnisse. Und in diesem Kontext, in dieser Verwischung, bildet sich quasi auch die Krise der Kritik ab. Genau, und das Zweite, fürs Individuum hat es auch Konsequenzen. Alexandra Schauer hat dazu, finde ich, ein ganz gutes Buch geschrieben, Mensch ohne Welt, 2023 rausgekommen, ist auch ihre Dissertation. Da heißt es direkt in der Einleitung, Mensch ohne Welt soll heißen, in der Gegenwart geht das Verständnis dafür verloren, wie das Leben des Einzelnen mit dem Leben der anderen durch ein Beziehungsgeflecht verbunden ist, das durch gemeinsames Handeln gestaltet werden kann. Das heißt, im Neoliberalismus hat der Mensch oder haben alle einzelnen Individuen, so wie sie vergesellschaftet sind, den Bezug zum Ganzen verloren. Also es schlägt sich auch in den Individuen wieder. Wir können uns nicht mehr als ein Beziehungsgeflecht wahrnehmen und damit können wir uns auch nicht mehr als quasi Teil einer Gesellschaft verstehen, in der wir handlungsfähig sind, sondern die Gesellschaft stellt sich eben als Fremde gegenüber. Das ist, so heißt es dann am Ende, auch eine Krise der Kritik. Dieser spätmoderne Weltverlust. Und der Grund dafür ist, dass für die Kritik es einen Widerspruch geben muss für Sache und Begriff oder für Wirklichkeit und Begriff. Das heißt, so wie es ist und so wie es sein soll. So. Und für diesen Widerspruch braucht es einen Möglichkeitssinn, also ein Verständnis dafür, dass es anders sein kann. Und das ist eben nicht gegeben. Genau. Das heißt, der Neoliberalismus schreibt sich quasi auch in den Individuen ein. Kommen wir zu einer Zusammenfassung dieses Problemausgriffes. Wir haben die Bedingtheit der Kritik. Also die Kritik, wenn wir sie heute führen wollen, angenommen wir sind noch im Neoliberalismus, ist abhängig von den gesellschaftlichen Verhältnissen des Neoliberalismus. Die Bedingung der Kontingenz, die wir am Anfang eingeführt haben, ist im Neoliberalismus aber untergraben. Es gibt keine Vorstellung eines Ganzen, was sich irgendwo hinbewegen könnte, was irgendwie veränderlich ist. Und die Bedingung der Nicht-Identität ist auch untergraben. Es lässt sich, mit Francis Fukuyama zu sprechen, keinen Standpunkt mehr vorstellen, der außerhalb der jetzigen Gesellschaft ist, also der irgendwie eine Alternative ist, von dem aus die jetzige Gesellschaft als falsch analysiert werden kann. Das heißt, in so einem Satz zusammengefasst, die Bedingtheit der Kritik untergräbt im Neoliberalismus die Bedingungen der Kritik. Und deswegen wird davon gesprochen, dass die Kritik selbst in eine Krise geraten ist. Ja. Mein Forschungsvorhaben ist, mich erstmal anzuerkennen, dass quasi diese Bedingungen, die in die Krise geraten sind, sind die Bedingungen einer klassischen bürgerlichen Gesellschaft. Also die Geschichtsphilosophie und mit einem Fortschrittsglauben und die Vorstellung von einem autonomen Subjekt, was unabhängig von der Gesellschaft denken und begründen kann. Und wir können jetzt sagen, das ist irgendwie in eine Krise geraten und wir müssen irgendwie die bürgerliche Gesellschaft wieder stärken. Oder, und das ist das, was mich interessiert, wie müsste sich Kritik heute verändern, um dem Neoliberalismus angemessen zu sein? Oder so ein bisschen provokant formuliert, wenn das die Bedingungen von Kritik sind, das ist nicht eigentlich auch total cool, dass wir das heutzutage gar nicht mehr machen können, weil es irgendwie einfach veraltet ist. So, also es ist nicht das, was ich glaube, aber ich finde die Frage so provokant zu stellen fruchtbar. Und um das quasi herausfinden zu können, versuche ich erstmal nachzukonstruieren, wie denn eigentlich Menschen in der Geschichte darüber nachgedacht haben, welche Form und welchen Gegenstand ihre Kritik haben muss in Bezug auf die gesellschaftlichen Verhältnisse, weil da hat es schon Veränderungen gegeben. Also seit Marx wird Kritik nicht immer gleich gemacht, sondern es wird immer wieder unterschiedlich gemacht und mich interessiert, wie die Leute begründen, dass sie das unterschiedlich machen in Bezug auf die gesellschaftlichen Verhältnisse, um dann herauszufinden, wie es vielleicht heutzutage angemessen wäre. Und in der Suche bin ich auf Ilse Binzel gestoßen. Das ist eine Denkerin, die in den 90er, 2000er Jahren geschrieben hat, immer noch schreibt. Und die Leute, die mich in den letzten 5 Wochen gesehen haben, wissen das. Ich habe sie total gefressen. Ich finde es mega toll, was sie macht. Und mein Gefühl ist, dass das tatsächlich Kritik ist, die der Zeit angemessen ist. Und das ist so ein bisschen deswegen auch die These, die ich vertreten möchte. Und wo ich aber auch mega Lust habe, darüber zu diskutieren, weil ich da noch nicht so lange drüber nachdenke. Das ist dann quasi der zweite Schritt, die Rekonstruktion Binzels Denken als Kritik im Neoliberalismus. Okay. Ich trinke mal einen Schluck. Kannst du noch mal kurz die Arbeitsdefinition, die du am Anfang hattest, sagen? Sorry, das ist ja. Diskutieren können wir später, ja? Ja. Okay, beginnen wir mit Karl Marx. Marx hat 1818 bis 1883 gelebt, geschrieben vor allem in den 1840er, ab den 1840er Jahren eigentlich immer wieder, und die Texte, die ich mich beziehe, sind auch von da an. Und Marx ist deshalb wichtig, weil es auch ein bisschen so eine Grundlage ist, ein Verständnis materialistischer Kritik. Also sowohl Adorno als auch Ilse Binzel sich an Marx und an danach anschließende AutorInnen auch einordnen. Und deswegen, genau, es ist ein bisschen so eine Grundlegung, von dem aus wir dann da weiterdenken können. Und die Einordnung in die realhistorischen Verhältnisse, die habe ich weder mega gut recherchiert bisher, also und noch passen die so richtig rein. Deswegen mache ich das so ganz platt. Also so 19. Jahrhundert, in dem wir uns jetzt befinden, das ist irgendwie so die beginnende Durchsetzung des Kapitalismus. Wir haben eine noch stärkere Landflucht, wir haben eine rasende Industrialisierung. Marx schreibt auch in England, Frankreich, Deutschland und den USA, wo es auch jeweils also unterschiedliche Dinge zu unterschiedlichen Zeiten passieren. Es gibt ein weit verbreitetes Leiden, einem großen Teil der Bevölkerung, weil Menschen viel arbeiten. Ja, und einfach, es eine hohe Sterblichkeit gibt, lange Arbeitstage bei einer gleichzeitigen, einem gleichzeitigen rasanten Wachsen der Produktivkräfte. Und auch das Auftauchen antikapitalistischer oder eben, also Bewegungen oder Revolutionsversuche. Also das auf jeden Fall auch immer wieder eine Rolle spielt. Genau. Das ist so ein bisschen der Kontext, in dem Marx versucht, irgendwie Sense of it all zu kriegen, also irgendwie die Verhältnisse zu verstehen. Und man kann nicht immer weiter zurückgehen, aber für den ersten Punkt, den ich mir anschauen möchte, und zwar, was ist das Verhältnis von Denken, Gesellschaft und Natur, möchte ich nochmal ganz kurz so auf Hegel zurückgreifen, der für Marx ganz wichtig war, ist ein deutscher Philosoph, genau, von dem Marx sich aber auch da abgegrenzt hat, um so ein bisschen das Spezifische an Marx' Version, sage ich jetzt mal, auch deutlich zu machen. Dabei beziehe ich mich vor allem auf Dieter Wolf, der das, finde ich, ganz gut herausgearbeitet hat. Genau, Marx schreibt, dass Hegel irgendwie ganz Großartiges geleistet hat, weil er die Entdeckung der Bewegungsform der Gesellschaft gemacht hat. Dies aber in mystischer Form. Also Hegel hat quasi entdeckt, wie die Gesellschaft funktioniert, aber hat es falsch dargestellt. Und das müsste jetzt umgestülpt werden. Also es gibt quasi gleichzeitig so eine Achtung vor der Hegelschen Methode als auch eine Absatzbewegung. Genau, und Dieter Wolf sagt, dass quasi diese Absatzbewegung gerade in dieser Verhältnisbestimmung von Naturform, Gesellschaftsform und Denkform besteht. Beginnen wir ganz kurz mit Hegel, ich will es wirklich ganz kurz machen. Aber Hegel findet in der Philosophie, auf die er auch antwortet, einen Gegensatz von Natur und Geschichte vor. In der Geschichte sind die Menschen, das ist der Gegensatz von Natur und Geschichte. In der Geschichte versuchen die Menschen ihren autonomen Willen zu verwirklichen. In der Natur sind die Menschen der Natur unterworfen und das ist irgendwie ein Gegensatz, das muss irgendwie zusammengedacht werden. Und was Hegel dann macht, ist zu sagen, das Denken als Geist ist die Einheit, die diesen Gegensatz quasi zu einem Widerspruch macht, der bearbeitet werden kann. Das heißt, das Verhältnis dieser drei ist das von zwei Gegensätzen und einer Einheit des Gegensatzes. Marx, genau, und das ist deshalb wichtig, weil damit das Denken oder auch die Kritik und die Theorie quasi außerhalb der Geschichte und außerhalb der Natur steht und deswegen auch nicht dadurch begründet werden muss, sondern sich selbst begründen kann. Und das ist quasi das Entscheidende. Und Marx sagt, nee, irgendwie funktioniert es nicht. Irgendwie gehören diese drei Sachen zusammen. Also die Denkform kann nicht aus sich selbst bestimmt werden. In der deutschen Ideologie heißt es dann, alles Denken, also die Philosophie und die Religion, gilt es aus der menschlichen Tätigkeit heraus zu erklären, statt, wie bei Hegel, die menschliche Tätigkeit aus der Idee oder aus dem Denken oder aus der Philosophie. Und das heißt, bei Marx ist es ein Zusammenspiel Naturform, Gesellschaftsform und Denkform, das alles, und dieses Zusammenspiel ist quasi die geschichtliche Entwicklung und das ist sozusagen begründet in der menschlichen Tätigkeit. Und um das so ein bisschen zu verstehen, würde ich einmal so einen ganz, ganz kurzen Abriss darüber, wie Marx so ungefähr Geschichte versteht, machen. Und zwar heißt es, dass Geschichte, wenn man sich das so vorstellen will, da beginnt, wo der Mensch anfängt, die Mittel der Bedürfnisbefriedigung selbst zu begehren und selbst zu Bedürfnissen zu machen. Ein klassisches Beispiel dafür sind Werkzeuge oder Behausungen. Also in dem Moment, wo ich etwas begehre, was meine Lebensumstände längerfristig verändert, weil zum Beispiel das Beschaffen von Nahrungsmitteln dadurch einfach immer einfacher wird, weil es halt ein Werkzeug ist. Das heißt, die menschliche Tätigkeit richtet sich hier auf Bedürfnisse, die die Lebensumstände verändern. Und dadurch machen quasi Menschen, verändern ihre Lebensumstände und machen damit Geschichte. Geschichte ist also ein Vorgang menschlicher Tätigkeit, der sich auf die Veränderung der Lebensumstände richtet. Und das gilt auch, auf die Philosophie oder auf die Kritik oder auf das Denken, dass das halt immer im Kontext, dass es halt Dinge sind, die entstehen, weil sie auf die Veränderung, ich habe kurz einen Knoten drin, ich habe noch einen anderen Punkt davor. Die Menschen handeln also immer in Bezug auf Reaktion auf die vorgefundenen gesellschaftlichen Verhältnisse. Was meine ich damit? Die menschlichen Bedürfnisse richten sich immer auf was halt irgendwie gerade da ist. Ne? Also ich zum Beispiel, ich habe immer noch den Faden verloren. muss ich mich kurz sammeln. Genau. Jede menschliche Tätigkeit ist irgendwo in einer Triebstruktur begründet, also weil wir das als leibliche Wesen brauchen und wollen, um uns zu reproduzieren oder weil wir die Muße und die Freiheit haben, das zu tun. Und auch jedes Denken, auch jede Philosophie bzw. jede Kritik muss in diesem Kontext verstanden werden. Ist also quasi als geistige Tätigkeit in diesen Nexus von Naturform, Gesellschaftsform und Denkform eingebettet. So, ich glaube, jetzt habe ich alles Wichtige in diesem Bereich zusammengefasst. Vielleicht noch den einen Punkt, dass ich nochmal stark machen will, dass eben das Denken oder die Kritik Teil der Geschichte ist und nicht außerhalb der Geschichte steht. Und dass es damit eben immer auch endliche, wirkliche Individuen sind, die Theorie machen. Und damit kommen wir zum zweiten Gedankenschritt, und zwar der negativen Bestimmung der Kritik anhand von der Polemik der Heiligen Familie oder die kritische Kritik von Marx in den 40er Jahren, wo er gegen einen Kreis an Philosophen um Bruno Bauer in Berlin polemisiert, die eine Zeitschrift rausgeben und selbst von sich sagen, dass sie Kritik betreiben, und Marx findet es irgendwie doof, was die machen. Genau, und das schauen wir uns jetzt einmal an. Was ist kritische Kritik? Was meint Marx damit? So zum Beispiel macht die kritische Kritik aus der Kritik als einem Prädikat und einer Tätigkeit des Menschen, so wie ich es eingangs auch bestimmt habe, als Praxis, ein apartes Subjekt. Die sich auf sich selbst beziehende und darum kritische Kritik. Ein Moloch, dessen Kultus die Selbstaufopferung, der Selbstmord des Menschen, namentlich des menschlichen Denkvermögens ist. Also aus der Kritik als menschliche Tätigkeit wird etwas Eigenes gemacht. Ein apartes Subjekt, das für sich steht, das auf sich selbst bezüglich ist. Und der Mensch muss dieses aparte Subjekt nur noch aussprechen. Und für dieses Aussprechen bedarf es aber eines Opfers des kritischen Kritikers. Und zwar, dass er aufhört, selber zu denken. Und nicht nur, dass er aufhört, selber zu denken. Zwei Seiten weiter heißt es dann, was die kritische Kritik hier bekämpft, ist nicht nur die Liebe, sondern alles Lebendige, alles Unmittelbare, alle sinnliche Erfahrung, alle wirkliche Erfahrung überhaupt, von der man nie vorher weiß, woher und wohin. Das heißt, indem quasi die Kritik als Praxis wirklicher Menschen zu einem aparten Subjekt wird, was der kritische Kritiker dann ausspricht, dafür der kritische Kritiker aber das Opfer begehen muss, selbst nicht mehr lebendig zu sein und vor allem auch keine neue Erfahrung zu machen, sich nicht mehr irren darf, haben wir hier quasi so eine Konstellation eines metaphysischen Subjekts der Kritik, was dann in einer Inkarnation des kritischen Kritikers hervortritt. Also Bruno Bauer hat immer recht, weil er die Wahrheit ausspricht, aber damit er die Wahrheit aussprechen darf, muss er selbst sich von seiner Leiblichkeit und auch davon, dass er Teil der Gesellschaft ist, so gut es geht, losmachen. Deswegen ist es auch die heilige Familie, weil sie quasi weltlich und nicht weltlich zugleich ist. Oder sein möchte zumindest. Und damit es aber funktioniert, dass die kritische Kritik quasi die Wahrheit in die Welt spricht, aber die Welt irgendwie trotzdem noch nicht nach der Wahrheit eingerichtet ist, also sondern so ist, wie sie ist, braucht es irgendwie einen Widerspruch, der Geschichte konstituiert, also der begreiflich machen kann, warum irgendwie die Wirklichkeit so ist, wie sie ist. Und dieser Widerspruch, dafür nutzt die kritische Kritik dann die Projektion der Masse. Also sie stellen sich vor, dass es so eine Masse an Menschen gibt und die ist irgendwie dumm und die mag die kritische Kritik nicht und die kritische Kritik muss diese Masse belehren. Und die Masse versucht, die kritische Kritik zu intrigieren. Das heißt, Geschichte wird dann von der kritischen Kritik gemacht, die Aufgabe hat, immer wieder der Masse vorzuzeigen, wie dumm sie eigentlich ist, dafür, dass die kritische Kritik immer wahr sein kann. Genau, so ein bisschen in diesem Schnelldurchlauf von dieser Charakterisierung der Figur des kritischen Kritikers würde ich zusammenfassen, der kritische Kritiker, der steht über den Dingen, er ist nicht Teil der Gesellschaft, sondern er steht über ihr, er liebt nicht, sondern er denkt nur und spricht die Wahrheit aus und das Denken tut er auch eigentlich gar nicht so richtig. Er versichert sich durch Metaphysik, also indem er auf etwas, was hinter den Menschen steht, nämlich die Wahrheit, die noch ausgesprochen werden muss, indem er sie ausspricht, kann er selber nie irren. Und er muss die Masse verachten, um quasi diesen geschichtlichen Widerspruch konstituieren zu können. Genau, ich finde es, Marx polemisiert dagegen und sagt, irgendwie ist es nicht so richtig, die Art und Weise Kritik zu üben. Persönlich finde es auch, zumindest auch so, wie ich es dargestellt habe, nicht sonderlich sympathisch. Es hilft aber jetzt im dritten Schritt zu verstehen, was Marx meint, wenn er Kritik übt, also der positiven Bestimmung der Kritik. Erst einmal lässt sich sagen, dass Marx Kritikmodus sich gegen alle Vorstellungen richtet, dass hinter dem Menschen, hinter dem wirklichen Menschen noch etwas Wirklicheres steht. Das kann ein Gott sein, das kann die Wahrheit sein und so weiter und so fort. Sondern die Wirklichkeit ist von Menschen erzeugt. Und quasi alle Vorstellungen, dass etwas anderes die Wirklichkeit konstituiert, gilt es zu kritisieren. Inhaltlich ist es also ein Aufzeigen der Menschengemachtheit der Welt. Genau. Dieses Aufzeigen kann immer auch schief gehen, kann immer auch viel gehen, weil eben als geistige Arbeit sie auch Teil quasi der Geschichte ist. Genau, nun wenden wir uns ganz, ganz grob der Kritik der politischen Ökonomie, also dem Kapital, zu, um zu suchen, wie Marx dort eine Kritik ja tatsächlich durchexerziert. In einem Brief 58, also 9 Jahre vor Veröffentlichung der Erstausgabe des Kapitals, schreibt Marx an Lassalle: Die Arbeit, um die es sich zunächst handelt, also das Kapital oder die Kritik der politischen Ökonomie, ist Kritik der ökonomischen Kategorien oder, if you like, das System der bürgerlichen Ökonomie kritisch dargestellt. Es ist zugleich Darstellung des Systems und durch die Darstellung Kritik desselben. Was wir hier feststellen können, ist, dass quasi die Form der Kritik eine Kritik durch die Darstellung des Systems ist. Und in Klammern können wir hinzufügen, Darstellung des Systems, sodass die Wirklichkeit als menschengemachte sichtbar wird. Die Aufgabe des Denkens ist es also, durch eine Reproduktion der Wirklichkeit im Gedanken, also im Gedanken die Wirklichkeit in der Form zu reproduzieren, dass sie als Ganzes, als System, als menschengemacht erscheint. Dafür braucht es aber tatsächlich, dass wir uns kurz dem Kapital zuwenden, und ich habe es weder ganz gelesen, noch bin ich die Expertin, um das sonderlich gut auszuführen, aber ich versuche trotzdem so die für uns relevanten Punkte einmal zusammenzufassen. Genau, Ausgangspunkt war, wie ich schon meinte, dass Marx sich so ein bisschen fragt, warum, wenn Menschen doch ihre eigene Welt machen und die Produktivkräfte sich so erhöhen, warum die Menschen trotzdem einfach leiden in so hohem Maß. Und das irgendwie so zu verstehen und auch zu verändern, also auch auf auch die politische Dimension davon. Genau, dafür schaut er sich die Ökonomie an, weil das ist irgendwie die Sphäre, wo die leibliche Reproduktion der Menschen irgendwie verhandelt und gemacht wird, und kommt so zu dem Schluss, jetzt mal so salopp, dass im Kapitalismus nicht die Menschen für ihre Bedürfnisse arbeiten, sondern für das Kapital, das heißt für die Realisierung von Wert, dass aus Wert mehr Wert wird. Das Buch des Kapital ist demnach ein Ring um die Darstellung genau dieser Verkehrung. Also wie die Produktion quasi von Menschen gemacht wird, aber das Ziel hat, quasi, dass das Kapital sich realisiert. Und diese Darstellung ist in dem Moment dann Kritik, weil es eben gerade aufzeigt, dass die Menschen so arbeiten, dass sie leiden, und dass durch eine andere Art der Arbeit das auch abgeschafft werden könnte. Und dafür habe ich nochmal so zusammenfassend für diese Verkehrung ein Zitat mitgebracht. Der die menschliche Wirklichkeit bestimmende Begriff, wie ihr Zweck, ist damit für Marx nicht der des Menschen, sondern der des Kapitals in seiner realen Herrschaftsform des sich selbst verwertenden Werts. Nochmal Zusammenfassung von dem, was ich gerade meinte. Ich will zwei so Phänomene oder Aspekte des Kapitals kurz deutlich machen, die Seiten des Leidens nochmal aufzeigen. Erstens, damit der Wert mehr wert werden kann, also das Kapital sich realisiert, braucht es eine Grundlage, die tatsächlich diesen Mehrwert, also aus dem tatsächlich der Mehrwert geschöpft werden kann. Und Marx kommt zu dem Schluss, dass die eigentlich einzige Grundlage dafür die menschliche Arbeitskraft sein kann, weil das da tatsächlich funktioniert. Also ich kann eine gewisse Wertmenge, eine gewisse Menge an Dingen, die ich brauche, um mich an einem Tag zu reproduzieren, die kann ich an einem Tag produzieren und habe dann noch mehr Zeit, an denen ich noch mehr machen kann. Und diese Überschusszeit an dem Tag, das ist die Zeit, wo die Menschen quasi diesen Mehrwert, also wo die Menschen halt mehr Wert produzieren können, als sie brauchen. Das heißt, damit das Kapital sich realisieren kann, muss diese Mehrarbeitszeit der Menschen abgeschöpft werden. Und das ist Ausbeutung oder Aneignung. je genauer man hinschaut, dann ist es nochmal wichtig, das zu differenzieren, aber für den Moment passt es, glaube ich. Und der zweite Teil ist, dass darin die Menschen auf Träger abstrakt menschlicher Arbeit reduziert werden. Was meine ich mit abstrakt menschlicher Arbeit? Damit die Arbeitskraft tatsächlich Wertsubstanz werden kann, also das, was die Wertvermehrung quasi in der Substanz bedeutet, muss sie quantifizierbar sein, weil der Wert auch quantifizierbar ist. Das drückt sich in dem Begriff der abstraktmenschlichen Arbeit aus, dass quasi Arbeit meint, abgesehen von allen qualitativen Merkmalen, das drückt sich in der Arbeitsstunde aus. Ich denke, es ist auch irgendwie heutzutage so erfahrbar, wenn man sagt, für die Reproduktion ist eigentlich nicht so wichtig, was du machst, arbeitest oder wie du arbeitest, also je nach Ausbildung spielt es schon eine Rolle, aber das Relevante ist eigentlich die Arbeitsstunden oder auch irgendwie, wenn Leute in einem Betrieb arbeiten, es geht darum, 8 Stunden da zu sitzen, auch wenn sie eigentlich während den 8 Stunden versuchen, so ineffizient wie möglich zu sein. Also in solchen irgendwie so Widersprüchen zeigt sich diese abstrakt menschliche Arbeit als Wertsubstanz. Und Marx sagt, die Menschen werden auf Träger der abstrakt menschlichen Arbeitsarbeit reduziert. Also es ist eine Zurichtung, weil quasi alle anderen Qualitäten der Menschen zumindest während der Zeit abgeschnitten werden oder wegfallen. Genau. Somit, in jetzt dieser ganz rudimentären Form, kann Marx erklären, wie in dem die Ökonomie in dieser verkehrten Form ist oder dargestellt wird, wie die Menschen eine Gesellschaft selber hervorbringen, in der sie leiden. Und das Darstellung dieser Systematik ist daher eine Kritik, weil es aufzeigt, dass es menschengemacht ist und dass das Leiden abschaffbar wäre, wenn anders gearbeitet werden würde. Damit bin ich mit dem Marx-Part fertig und wir sind jetzt 43 Minuten in und jetzt wäre der Zeitpunkt, wo wir eine 10 Minuten Pause machen könnten. Wie ist so euer Gefühl? Pause, yay, nee? Wer braucht richtig doll eine Pause gerade? Dann machen wir eine 10 Minuten Pause, aber ich sage in 7 Minuten Bescheid und dann schauen wir, dass wir in 10 Minuten wirklich weitermachen. Cool, dann gute Pause. So, Willkommen aus der Pause zurück. Das ist jetzt eine kleine Nachaufnahme, weil die ersten 3 Minuten nach der Pause ich vergessen hatte aufzunehmen. Wir kommen jetzt zum zweiten Autor, Theodor V. Adorno. Adorno hat von 1903 bis 1969 gelebt und steht grundsätzlich in marxischer bzw. materialistischer Tradition. Genau, für alle, die Adorno nicht so bekannt ist, ist auch eine der zentralen Figuren der sogenannten Frankfurter Schule oder der kritischen Theorie. Adorno hat eine andere Methode als Marx, um so den Kernpunkt des 5. Kapitel hier so vorwegzugreifen. Beziehungsweise eine andere Form. Also anstatt, dass das System als Ganzes dargestellt wird, um gedanklich die Wirklichkeit zu reproduzieren, richtet sich die Kritik gerade auf das Herausarbeiten des Antisystematischen, des Nicht-Identischen, was sich auch daran niederschlägt, dass das Essay die adäquate Form ist, statt das dreibändige Buch. Ich werde es in den gleichen 3 Schritten wie bei Marx entfalten. Und eine ganz kurze, grobe zeithistorische Einordnung. Die Texte, auf die ich mich hier beziehe, stammen vor allem aus den 50er und 60er Jahren. Das heißt, der Nachkriegszeit nach dem Zweiten Weltkrieg. In der BRD, also in Westdeutschland, es gibt ein ganz starkes Wirtschaftswachstum von 5-10% und damit eine immer wohlhabender werdendere Mittelschicht, die quasi am Konsum teilhaben kann, an so wichtigen kulturellen Konsumgütern zu der Zeit wie das Auto, der Fernseher, Kühlschrank, ein Reihenhaus oder eine Wohnung, damit einhergehend auch eine, wenn möglich, immer striktere familiäre Arbeitsteilung, wo der Mann quasi für das Einkommen und die Frau für die Hausarbeit zuständig ist. Und auch eine kulturelle stärkere kulturelle Integration durch eine Massenkultur, durch Kino, Radio, Fernseher oder auch die Schallplatte. Das heißt, es gab eine immer stärkere kulturelle und ökonomische Integration der Mittelschicht in den Kapitalismus und damit einhergehend einer Vorstellung von Normalität oder Normalfamilie, Und damit einhergehend auch ein ganz starker Fortschrittsglaube. Also meinen Kindern geht es besser. Wir kommen jetzt aus diesem Krieg heraus und deren Kindern wird es dann auch besser gehen und so weiter. Aber beginnen wir mit dem ersten Punkt, dem Verhältnis von Naturform, Gesellschaftsform und Denkform. Genau, dahingehend steht Adorno grundsätzlich in Marx'scher Tradition. Es gibt jedoch einen stärkeren Fokus darauf, dass die Gesellschaftsform Natur- und Denkform dominiert. Genau, das zeige ich am ersten Zitat. Das ist von Jan Wejand, seine Dissertation von 2001, Adornos kritische Theorie des Subjekts. So ein bisschen als nochmal zusammenfassend. Die Freiheit der Subjekte, Zwecke jenseits ihrer Selbsterhaltung zu realisieren, verwandelt sich unter Bedingungen kapitalistischer Produktion in den Zwang, Mehrarbeit fürs Kapital zu vergeben, zu entlichen. Soweit so marxistisch. Die Subjekte sind daher als Subjekte beschädigt. Gegenstand der Kritik ist der Zwang zur Produktion von Mehrprodukt, der die Subjekte auf Mittel der Kapitalverwertung reduziert und dadurch in ihrer Autonomie beschädigt. Zwei Punkte habe ich versucht mit diesem, oder wollte ich mit diesem Zitat gerne deutlich machen. Einmal eben diesen Anschluss an Marx, also die Kritik zielt inhaltlich auf die Verkehrung von Mensch und Wert und damit auf die Reduzierung des Menschen zum Mittel der Kapitalverwertung. Also es ist hier ein stärkerer Fokus auf den Aspekt der Zurichtung und weniger auf den der Ausbeutung oder Aneignung. Worin sich Adorno aber, würde ich sagen, tendenziell unterscheidet, ist, dass Adorno davon ausgeht, oder dass die Autonomie oder das, beziehungsweise das Subjekt, also als autonomes, sich selbstbestimmtes Individuum, diese Vorstellung, dass die durch den Kapitalismus beschädigt wird. Das liegt auch daran, dass Adorno im Vergleich zu Marx stärker auf das Tauschverhältnis als auf das Kapitalverhältnis fokussiert. Das Tauschverhältnis bedeutet, dass alle Dinge tendenziell oder dass alle Dinge austauschbar werden. Das heißt, sie werden einmal zu Dingen, die besessen werden können, die veräußert werden können, die gesteigert werden können, die quantifiziert messbar sind, und so eben auch die Individuen. Und dieses Tauschverhältnis, das ist bei Adorno ein Bann, der quasi alles gleich macht und alles zu Mitteln der Austauschbarkeit degradiert und eben auch die Individuen oder beziehungsweise das autonome Subjekt und die Möglichkeit einer kritischen Erkenntnis oder eine Distanz zur Gesellschaft. Genau, und das macht Adorno in vielen verschiedenen kleineren Punkten auf. Und ein Text, in dem das finde ich nochmal ganz zusammengefasst wird, ist in dem Text Freizeit. Da schreibt er: Im Zeitalter wahrhaft beispielloser sozialer Integration wird es schwer, überhaupt auszumachen, was an den Menschen anders wäre als funktionsbestimmt. Es bleibt also kein, oder das ist zumindest, das suggeriert Adorno hier, also es bleibt kein Rest mehr angetastet, der auszumachen ist, der nicht funktionsbestimmt ist. Also alles Sichtbare, alles scheint von der Gesellschaftsform im Individuum dominiert zu sein. Das führt in so zwei Probleme, die zumindest Adorno häufig vorgeworfen werden, auf die ich aber eingehen will. Das eine ist so ein bisschen die Frage, naja, wenn Gesellschaft und Individuum, wenn die quasi identisch gemacht werden, wo ist denn das Problem? Also warum freuen wir uns nicht darauf, dass es keinen Widerspruch mehr gibt zwischen Individuum und Gesellschaft, dass alles gleich gemacht wird? Worauf zielt dann noch die Kritik? Also was ist das, genau. Und das zweite ist, diese Frage, wenn es keine Differenz zwischen Individuum und Gesellschaft gibt, wie kann dann der Kritiker behaupten, irgendwie die Gesellschaft zu erkennen und allen anderen zu sagen, dass sie verblendet seien? Also ist das nicht total überheblich und so avantgardistisch? Genau, und auf die erste Frage gehe ich jetzt ein, auf die zweite Frage dann im dritten Teil von dem Adorno-Block. Genau, und damit geht es dann aber auch weiter mit der Originalaufnahme. So, für die Aufnahme, ihr habt jetzt ein bisschen was verpasst, sorry. Genau, das heißt, was Christine Kircher hier sagt, ist, dass es auch in diesem scheinbaren Gesamtzusammenhang, in dem alles unter einem Bann steht, eben das Leiden gibt, was anzeigt, dass eben da was nicht aufgeht. Dass es eine Differenz, eine Nichtidentität von Individuum und Gesellschaft gibt, dass eben die Naturform, zum Beispiel der Körper, nicht komplett von der Gesellschaftsform dominiert werden kann. Deshalb geht es Adorno in der Kritik darum, diese Möglichkeit von Erfahrung hochzuhalten. Genau, in der Gesellschaft als Fremde und Irrationale überhaupt erst erfahrbar wird und indem diese Nicht-Identität von Individuum und Gesellschaft quasi fühlbar wird. Ja, damit komme ich zur negativen Bestimmung der Kritik anhand der Figur des Kulturkritikers. Das habe ich versucht, so weitestgehend rauszukürzen, weil es nicht so, ja genau, deswegen gibt es dazu auch keine Folie, da referiere ich jetzt einfach nur kurz ein bisschen. Mit der Massenkultur, wie ich sie eingeführt hatte in den 50er, 60er Jahren, geht auch eine so Trennung zwischen leichte und schwere Kultur einher. Also das eine ist für die Unterhaltung, das andere ist Kunst oder so. Oder Ästhetik. Ne? Also, der Kulturkritiker als Figur wendet sich gegen die Kulturlosigkeit der leichten Kultur, um die ernsthafte zu retten. Das ist ganz ähnlich wie der kritische Kritiker. Der Kulturkritiker beansprucht, Kultur zu haben, indem er der Masse vor Augen führt, wie kulturlos sie doch eigentlich ist. Ja, genauso wie der kritische Kritiker gesagt hat, ich habe die Wahrheit, weil ihr seid alle dumm. Damit, so Adorno, bestätigt der Kulturkritiker aber lediglich nur noch einmal die Übermacht der Kultur, also dass die Kultur als Instanz, worum es eigentlich geht, eben hinter den Menschen noch steht. Adorno dagegen würde sagen, es gilt, oder der Kulturkritiker kritisiert nicht die Gesellschaft als Ganzes, sondern eben nur diejenigen, die darin das, worum es geht, nämlich in diesem Fall die Kultur, nicht haben, also dem nicht entsprechen. Adorno dagegen würde es darum gehen, Kultur als Verdinglichtes, als Quantifizierbares, als Tauschbares aufzulösen, ne? Oder die gesellschaftliche Zurichtung, die in der Kultur stattfindet, aufzuheben. Genau, mit diesem kleinen Diskurs über den Kulturkritiker lässt sich festhalten, Adorno unterscheidet sich dahingehend von Marx, dass die Kritik als Gegenstand, an dem sie sich abarbeitet, eine immer stärker integrierende Kultur hat. Und die verschiedenen Phänomene, in der sich das äußert, nicht eben das gesamte System der politischen Ökonomie. Also einfach ein anderer Gegenstand, an dem sich da abgearbeitet wird. Und das, was so ein bisschen meine Hoffnung gleich jetzt noch zu zeigen, begründet sich eben in der spezifischen Zeit, und in der Adorno schreibt und die halt anders ist als die von Marx und reflektiert sich auch in der Form. Damit komme ich zum dritten, der positiven Bestimmung der Kritik bei Adorno. Darin beziehe ich mich vor allem auf den Aufsatz Der Essay als Form, von 1958, in dem Adorno ganz explizit quasi über die Form des Schreibens oder die Form, die die Kritik im Schreiben auch annehmen muss, reflektiert. Genau, und wie bereits der Titel andeutet, geht es quasi nicht um die Darstellung des Systems als Ganzes, sondern eine kleine, unabgeschlossene Form, in der ganz viele offene Enden sind. Genau, schauen wir uns das einmal kurz an. Seite 24 schreibt Adorno: Unbewusst und theoriefern meldet im Essay als Form das Bedürfnis sich an, die theoretisch überholten Ansprüche der Vollständigkeit und Kontinuität auch in der konkreteren Verfahrensweise des Geistes zu annullieren. Sträubt er sich ästhetisch gegen die engherzige Methode, die nur ja nichts auslassen will, so gehorcht er einem erkenntniskritischen Motiv. Ich muss ja einmal kurz lesen. Ja, da die Gesellschaftsform, ne, wie ausgeführt am Anfang, auch das Denken und das Subjekt immer stärker beschädigt und integriert, kann die Reproduktion des Systems im Gedanken, so wie es bei Marx noch ist, vom System nicht den kritischen Abstand nehmen, es selbst als menschengemacht zu zeigen. Es geht eben um die Möglichkeit von Erfahrung, die Möglichkeit der Nicht-Identität von Individuum und Gesellschaft aufzuzeigen. Eine Erfahrung der Menschenverhältnisse als Menschen gemacht, muss daher gerade auf diesen fragmentarischen Charakter des Essays pochen. Das heißt, das erkenntnistheoretische Motiv, von dem Adorno hier spricht, ist gerade, erkenntniskritischen Motiv, ist gerade in der Form die Darstellung des Nicht-Identischen, die Möglichkeit von Erfahrung zu verdeutlichen. Das zeigt sich zum Beispiel an zwei Dingen. Einmal an einem Überschuss an Intention im Essay. Also der Essay ist quasi bedeutungsschwanger und man kann ihn halt verschieden deuten, und da braucht es aber quasi etwas, das deutet, und darin zeigt sich diese Differenz. Und genauso gibt es im Essay ganz viele offene Enden, die so Adorno dem Subjekt die vergrabenen Möglichkeiten eröffnen können. Also das, wie weitergedacht hätte werden können, sage ich mal. Genau, und ein weiterer wesentlicher Punkt für die Darstellung ist, dass es an allen Alltagsphänomenen gemacht werden kann. Also da am Ende alles im Tauschprinzip gleich unter den Bann geschlagen ist und gleich nah zum Zentrum ist, zeigt sich an allen Alltagsphänomenen, wie sich quasi der Bann durchsetzt und wie darin aber nicht Identität erfahren werden kann. Genau, und jetzt komme ich zu der Frage, die ich vorhin schon aufgeworfen kann. Wie kommt Adorno darauf, dass er es jetzt versteht und alle anderen verblendet sind? Jetzt mal so provokant formuliert. Nicht, dass ich das auch so sagen würde, aber so höre ich es immer wieder. Und was Adorno da sagt, was ich auch ganz spannend finde, auf Seite 26, seine Form, also des Essays, kommt dem kritischen Gedanken nach, dass der Mensch kein Schöpfer, dass nichts Menschliches Schöpfung sei. Weder tritt der Essay selbst, stets bezogen auf schon Geschaffenes, als solcher auf, also als Schöpfung, noch begehrt er ein Allumfassendes, dessen Totalität der Schöpfung gliche. Das heißt, dieses Problem, dass der Kritiker es verstanden hat und alle anderen nicht, löst Adorno darin, dass er sagt, nee, der Kritiker, der schafft eigentlich gar, also der schafft kein autonomes Verstehen, keine Erkenntnis, sondern die Darstellung ist eigentlich ein Weglassen von dieser Vorstellung, dass der Kritiker autonom wahrnehmen könnte, dass der Kritiker die Wahrheit gefunden hat und diese jetzt darstellt und den anderen einprügelt oder begreiflich macht, sondern das Essay ist eine Darstellung des Bands, eben gerade ohne dieses Subjekt, was da draus weggenommen wird. Genau, und das ist, dafür gibt es kein einfaches Rezept. Adorno schreibt dann weiter, so davor, Essayistes schreibt, wer experimentierend verfasst, wer also seinen Gegenstand hin und her wälzt, befragt, betastet, prüft, durchreflektiert, wer von verschiedenen Seiten auf ihn losgeht und in seinem Geistesblick sammelt, was er sieht und verwertet, was der Gegenstand unter den im Schreiben geschaffenen Bedingungen sehen lässt. Das heißt, auch hier kann die Kritik, kann die Darstellung fehlgehen. Und es ist, genau, es ist eben eine Übung, es ist der Versuch im Denken, die Wirklichkeit so zu reproduzieren, wie sie eben ist, ohne dass dieses schöpferische Subjekt sich dazwischen stellt. Ja. Guck mal, ob ich was vergessen habe. Nee. Eine kurze Zusammenfassung zu Adorno. Genau, Adorno diagnostiziert im Kontext der 50er Jahre eine zunehmende Integration aller Lebensbereiche und der Subjekte, wodurch alle Aspekte tendenziell verdinglicht und tauschbar gemacht werden. Das ist eine Beschädigung des Subjekts, eine Beschädigung der Autonomie, was sich eben auf die Funktionsbestimmtheit im Kapitalismus reduziert. Deshalb ist die Form der Kritik ein Nachzeichen dieses Gesamtzusammenhangs in möglichst unverstellter Form, in der sich dieser Bann auf das Subjekt zeigt, aber eben in dieser Brüchigkeit, in diesem nicht-identischen Verhältnis, weil die Gesellschaftsform eben Naturform und Denkform nur dominiert und nicht ersetzt oder auflöst. Diese Form, die Adorno wählt, ist geboten, weil der Inhalt der Kritik, nämlich genauso wie bei Marx, die Welt als Menschengemachte darzustellen, durch den Gesamtzusammenhang, der eben sich auch auf das Subjekt, auf das autonome Subjekt liegt und auch noch, hier noch hinzugefügt, der sich als Gesamtzusammenhang eben auch auf das Subjekt legt, verstellt ist und dadurch eben es darum geht, erstmal diese Erfahrung überhaupt freizulegen in der Form. Ja, kommen wir damit zu Ilse Binzai. Da bin ich jetzt ganz gespannt. Ilse Binzai ist 1945 geboren, lebt noch. Und die ersten Texte sind aus den 70er Jahren, aber vor allem dann in den 80er, 90er und 2000er Jahren geschrieben, aber sie schreibt auch heute noch. Ich beziehe mich vor allem auf die 90er und 2000er Jahre. Genau, sie schreibt damit in Zeiten des Neoliberalismus und versucht auf die eingangs eingeführten Verhältnisse zu antworten. Kurze Erinnerung, was ich mit Neoliberalismus meinte. Genau, also die Geschichtsphilosophie ist irgendwie in der Krise, funktioniert nicht mehr so richtig. Es ist nicht mehr so richtig da, dass die Gesellschaft als grundlegend veränderbar wahrgenommen wird. Damit einhergehend geht auch ein subjektiver Möglichkeitssinn verloren. Und auch noch erinnert sei an die wissenschaftliche Trennung von Wahrheit, Geschichte und Macht, die sich tendenziell verwischt. Genau. Beginnen wir auch hier mit dem Verhältnis zwischen Naturform, Gesellschaftsform und Denkform. Da beziehe ich mich vor allem auf das Buch Es denkt. Das steht auch hinten. Große Leseempfehlung an der Stelle. Von 1995. Genau. Ilse Windseil beginnt ihre Reflexion mit einem ganz individuellen Körper, der ist halt da, Menschen sind körperliche Wesen. Damit diese Körper überleben können, müssen sie sich reproduzieren, müssen arbeiten oder tätig sein, ne? Müssen sich verstoffwechseln. Das ist mit den Wörtern ja auch ein bisschen egal. Und jetzt der erste Punkt, der vielleicht nicht so leicht oder wo es so Widerstände gab, wenn ich versucht habe, es Leuten zu erklären, ist, dass Ilse Windseil sagt, dass Arbeit eigentlich verflüssigte Körper sind. Ist. Also in der Arbeit verflüssigt sich ein Teil des Körpers, wird verbraucht, vergegenständlicht sich zur Arbeitskraft. Und diese Arbeitskraft ist zu einem gewissen Maß auch schon abstrakt, weil ich diese Kraft ja in verschiedene Richtungen lenken kann und bis zu einem verschiedenen Maß in diese Richtung lenken kann. Genau, das heißt, der individuelle Körper verflüssigt sich zur Arbeitskraft oder einen Teil davon zumindest. Gesellschaft, damit sind wir jetzt beim zweiten Punkt dieser Matrix, ist dabei das Sammelsurium verflüssigter Arbeitskraft, also sind die Verkehrsform tätiger Menschen. Und darin bleibt ein Restkörper zurück, der quasi nicht in der Arbeitskraft verbraucht wird, der dann immer noch so da ist. Und dieser Restkörper, der ist nicht Teil der Gesellschaft und auf den hat die Gesellschaft erstmal auch gar nicht so einen direkten Zugriff. Der ist so ein bisschen, also der ist halt individuell und halt Restkörper. Genau. Jetzt haben wir die ersten beiden Teile und jetzt die Frage, was ist mit dem Denken? Dafür habe ich das erste Zitat mitgebracht. Denn nicht muss jeder für sich, um zu einer Person zu werden, die Gesellschaft synthetisieren. Vielmehr werden die Einzelnen durch die Installierung von Geist, dem abstrakten Bild ihres Zusammenlebens, in ihren Köpfen, vermittels ihrer Köpfe, gesellschaftlich synthetisiert. Finde ich auch schon ein relativ kompliziertes Zitat. Es gibt quasi hier so zwei Teile und im ersten Teil ist so diese Vorstellung, damit ich Person werde, muss ich die Gesellschaft, also alles um mich herum, synthetisieren, muss sie zu einem machen, in dem ich mich orientieren kann. Das ist, würde ich sagen, ein Kommentar auf Kant, bei dem es genauso funktioniert. Vielmehr werde ich synthetisiert, indem sich ein Ich in mir entwickelt, indem hier etwas eingesetzt wird, in meinem Kopf, vermittels meines Kopfes, und zwar die Installierung von Geist. Und Geist ist Geist ist das abstrakte Bild des Zusammenlebens, also der Gesellschaft. Das heißt, das Denken ist eine Kristallisation, eine Verfestigung von Geist bzw. Gesellschaft in den Köpfen. Das heißt, das Ich, das Denken, ist nicht irgendwie gesellschaftlich bestimmt oder beschädigt wie bei Adorno, sondern es ist einfach genuin gesellschaftlich. Es ist nicht so, dass es ein Ich gibt, was irgendwie, wo die Gesellschaft sich draufdrückt, sondern es ist einfach Gesellschaft, Punkt. Das ist so der zentrale, Winzer würde sagen, der gordische Knoten, den sie zerschlagen hat, indem sie sagt, Denken ist einfach gesellschaftlich. Deswegen auch Es denke. Es gibt kein Ich, sondern es ist einfach ein Es. Das heißt, wenn wir uns das am Schaubild anschauen, die Gesellschaft kristallisiert sich hin zum Denken. Und der nächste Punkt ist, dass hier das Denken und der Restkörper nicht vermittelt sind oder nicht unmittelbar in einer Beziehung stehen, sondern über die Gesellschaft vermittelt sind. Jetzt kommen wir zum zweiten Zitat. Den Einzelnen, der Gesellschaft gegenübersteht, wie wir uns mit Hilfe der klassizistischen Ästhetik einreden wollen, gibt es also nicht. Einerseits gibt es einen aller geistigen Individuierungsmerkmale, wahren Körper. Das ist der Restkörper. Andererseits gibt es eine aller individuellen Körpermerkmale, bare, strikt gesellschaftliche Person. Das Denken. Dass sich beides in einem Körper befindet, ist beileibe kein hinreichender Grund, einen aus Körper und Geist geformte Person zu konstruieren und diese zum souveränen Mitglied einer vermeintlich föderativen Gesellschaft zu erklären. Also es gibt keine denkenden Einzelnen, sondern es ist vielmehr ein Phantasma, das sich dadurch begründet, dass quasi der individuelle Körper und der gesellschaftliche Geist zufällig gerade im gleichen Körper sind. Also dass es quasi kongruent ist. Und es kann auch anders sein. Also es ist eine Zufälligkeit. Und weiter, Individualität ist vielmehr eine Unterart gesellschaftlicher Identität, nicht eine Gegeninstanz zur Gesellschaft. Das ist dann das, was da logisch daraus folgt. Das heißt, diese Einheit des Individuums, was der Gesellschaft gegenübersteht, ist eine zufällige Identität. Und Binzel würde darüber hinaus auch sagen, es ist auch eine Kolonialisierung des Körpers. Weil der Körper wurde von der Gesellschaft ja schon mal verbraucht als Arbeitskraft. Und jetzt wird er quasi nochmal missbraucht als quasi Träger des Denkens, das sich dann als individuell behaupten kann. Genau. Kommen wir so nun zum zweiten Teil der negativen Bestimmung von Kritik. Binzai hat in den 90er Jahren sich an den damaligen Antideutschen abgearbeitet. Das war auch ein relativ persönliches Thema, weil sie zum Beispiel auch mit Joachim Bruhn, die mir viele Bücher hier gehörten, befreundet war und diese Freundschaft dann in eine ganz große Krise geraten ist, Anfang der 90er Jahre. Und diese Debatte, die sich vor allem eben an Bruhn, Port und dann in den 2000er Jahren Gerhard Scheidt, diese Debatte, da will ich so ein paar Punkte nachzeichnen, wobei es mich vor allem dahingehend interessiert, den Kritikmodus herauszuarbeiten. Deswegen schaue ich mir auch nicht Bruhn, Port oder Scheidt genau an, sondern schaue mir den kategorischen Imperativ Adornos an, der, glaube ich, das Problem, das Binzel dann verarbeitet, ganz gut zusammenfasst. Adorno schreibt, Hitler hat den Menschen im Stande ihrer Unfreiheit einen neuen kategorischen Imperativ aufgezwungen. Ihr Denken und Handeln so einzurichten, dass Auschwitz nicht sich wiederhole, nichts Ähnliches geschehe. Genau, was mir hier wichtig ist zum Verständnis dieses kategorischen Imperativs, es ist nicht gekoppelt an eine Revolutionstheorie oder an irgendeine Geschichtsphilosophie, sondern es geht hier im Stand der Unfreiheit. Binzels Kritik hier dran ist, dass der exklusive Standpunkt der Kritik, nämlich sich auf Wahrheit und auf das Erkennen der Verhältnisse zu fokussieren, also der exklusive Standpunkt der Wissenschaft so gesehen und der Reflexion, dass er hier missbraucht wird, um politisch etwas zu erreichen. Also dass das Denken sich einen Zweck setzt. Genau, ich lese vor. Zum Agitieren förmlich verurteilt, kritisierte der Kritiker, wo er hätte reflektieren sollen, urteilte über andere, wo er hätte über sich nachdenken, analysierte, wo er hätte handeln sollen. Auf diese Weise trug er zur Kontingenz der Geschichte bei, anstatt ihre Naturwüchsigkeit ans Licht zu heben und der Einsicht jenen Spielraum zu verschaffen, der die fatale Parallele hätte brechen können. Was hier also passiert, ist eine Wiederholung des schon bei Lyotard beobachteten, Verwischung von Wissen und Macht als quasi so Nexus. Weil eben das Wissen, weil das Denken etwas erreichen will, zum Agitieren förmlich verurteilt ist. Genau, und ich finde vor allem den zweiten Satz ganz schön stark. Was hier quasi passiert, ist, der, würde ich sagen, der gleiche Vorwurf, den auch Marx dem kritischen Kritiker und Adorno dem Kulturkritiker macht, nämlich, dass da gesagt wird, wir müssen Auschwitz wiederholen oder wir müssen unbedingt in einem Krieg uns zu Israel stellen und nicht auf politischer Ebene, sondern dem Denken nach. Ne, das ist der entscheidende Unterschied. Dadurch wird eben eine Kontingenz der Geschichte herbeigezaubert, indem gesagt würde, ja, du könntest ja so denken wie ich oder die Masse, du könntest ja auch so schlau sein wie ich oder der Kulturkritiker zu den anderen, du könntest ja auch Kultur haben. Das ist diese Kontingenz der Geschichte, wo der Gegensatz der Geschichte einfach darin liegt, dass die einen haben es und die anderen haben es nicht und es clasht irgendwie. Anstatt, und das wäre jetzt positiv bestimmt, die Aufgabe des Denkens und der Kritik, die Naturwüchsigkeit ans Licht zu heben, also über die Wirklichkeit so im Denken zu reproduzieren, dass sie als Menschen gemacht und damit eben als von leiblichen Menschen und von Körpern, die sich verflüssigen, Naturwüchsige erscheinen. Und da, denn durch diese Kritik, die quasi das Denken, durch diese Kritik, die Wirklichkeit als Menschengemachte darstellt, eben genau dieser Spielraum, es anders zu machen, auftaucht. Genau. Kommen wir nun zu so einem erkenntniskritischen Turn, den Binzel dahingehend macht, aber auch in Bezug auf diese Kritik. Man kann einen außergedanklichen Sachverhalt nicht zum Grund- oder Ausgangspunkt des Denkens machen. Das wäre hier quasi zu sagen, ich muss mein Denken so einrichten, dass Auschwitz sich nicht wiederholt. Das ist ja das Schicksal des Denkens, nicht seine freie Wahl. Das ist unbewusst und für es unerreichbar, die Realität zum Grund- oder Ausgangspunkt hat. Das Argument ist hier quasi, dass das Denken ja immer Kristallisation von Gesellschaft ist. Also das Denken hat immer Gesellschaft zum Ausgangspunkt, ob es will oder nicht. So. Wenn es sich selbst seinen Ausgangspunkt wählt, ist es dagegen immer ein innergedanklicher Punkt oder ist es Größenwahn. Denn die Realität setzt sich dem Denken vor und nicht das Denken der Realität. Wenn ich also so tue, als könnte ich entscheiden, wie und von wo ich denke, dann behaupte ich entweder, dass ich ein autonomes Subjekt bin, was irgendwie denken kann und das ist gar nicht abhängig von der Gesellschaft. Oder ich denke so, ich fange jetzt mal an, da und da darüber nachzudenken. Also das ist dann dieser innergedankliche Ausgangspunkt. Ich muss jetzt wieder schauen, ob ich irgendwas vergessen habe. Genau, dieser Größenwahn, so würde ich sagen, ist der gleiche wie der des kritischen Kritikers oder des Kulturkritikers. Nämlich ein autonom denkendes Subjekt zu sein, was außerhalb der Geschichte steht, was außerhalb der Endlichkeit steht, was quasi aus seinen Gedanken, seiner Kultur, seiner Vernunft die Wahrheit schöpfen kann. Ja, damit komme ich zum letzten Punkt der positiven Bestimmung von Binzals Kritikmodus. Dabei spricht Binzal nur selten von Kritik, sondern eher von Reflexion. Ich würde aber sagen, dass das hier ähnlich genug ist, dass wir uns anschauen können, was Reflexion denn bedeutet. Was ist eigentlich Reflexion? Eine die Verflüssigung der Körper in Arbeitskraft und ihre Rekristallisierung in Dingen begleitende unbewusste Tätigkeit, die im Grunde gar nicht anders als korrekt ausgeführt werden kann. Also Reflexion passiert als unbewusste Tätigkeit, die diesen Prozess, den ich im Schaubild dargestellt habe, also Körper verflüssigt sich in Arbeit, zu Gesellschaft als Geist kristallisiert sich im Denken, dass Reflexion quasi dem unbewusst mitläuft und dementsprechend ein reflektierendes Denken genau der Nachvollzug dieser Bewegung wäre. Das heißt, am Ende die Naturwüchsigkeit oder die Anbindung an die Bedürfnisse konkreter leiblicher Menschen in irgendeiner Form über diese ganzen Vermittlungsstufen quasi zu reflektieren. Deswegen würde ich auch sagen, dass es vergleichbar ist mit Kritik, weil alle drei, also Kritik bei Marx und Adorno und Reflexion bei Ilse Binzai, die Gesellschaft als menschengemacht darstellen und damit die Menschen zu ermächtigen, die Gesellschaft auch zu verändern oder die Verhältnisse anders einzurichten. Unterschied ist aber hier der Gegenstand, wo es bei Marx die bürgerliche Gesellschaft ist, sind es bei Adorno einzelne Kulturphänomene und bei Binzai ist es eine Kritik des Subjekts. Das heißt, des Begehrens von einem Ich-Denke, das sich der Gesellschaft gegenüber autonom versteht. Genau, wie diese Kritik funktioniert, da sind jetzt die letzten Zitate dafür da, um das nochmal darzustellen. So wie die Psychoanalyse davon ausgeht, dass, wenn die gesellschaftliche Zensur wegfällt, Unbewusstes sich äußert, so kann die gesellschaftliche Selbstreflexion davon ausgehen, dass, wenn die im weitesten Sinn als narzisstisch zu bezeichnende Einmischung eines um die eigene scheinhafte Anwesenheit kreisenden privaten Subjekts wegfällt, Gesellschaft zur Geltung kommt. Finde ich auch wieder so ein relativ provokantes Zitat, aber ich mag es auch total gerne. Das heißt, wenn ich quasi Gesellschaft verstehen möchte, dann geht es eher darum, dieses narzisstische Subjekt, also das, was sagen wir, ich bin autonom, ich denke das, eher das beiseite zu schieben, weil es den Blick auf Gesellschaft verklärt. Denn wenn wir unser Denken als genuin gesellschaftlich begreifen würden, dann könnten wir ja Gesellschaft darin im Denken begreifen. Das heißt, eine Kritik des Subjekts würde es darum gehen, jedes Souveränitätsphantasma, also zum Beispiel des Männlichen oder aber auch in der Ökonomie eines unternehmerischen Selbst, oder aber auch in der Theorie des autonomen Erkenntnissubjekts, zu reflektieren bzw. eigentlich zu zertrümmern. Genau. Kommen wir zum nächsten, jetzt die Frage der Form, also wie genau vollzieht sich das? So schreibt Ilse Binzai: Jedes Problem, das einen ernsthaft intrigiert, löst sich in ein biografisches Problem auf. Am Ende ist aus der Lösung eine Erzählung geworden und die ist so komplex wie das Problem, als es noch eins war. Geben wir also zu, dass wir betroffen und von der Tatsache, dass wir es sind, getroffen sind, dann ist der Übergriff auf die Biografie in einen methodischen Zugriff umgemünzt. Das ist ja halt sowas wie eine psychoanalytisch-biografische Wendung. Also indem ich nachvollziehe, warum das, was mich beschäftigt, zum Beispiel bei mir ist es das Subjekt, ne? Das Subjekt beschäftigt mich seit 7 Jahren und irgendwie andere Leute nicht, dann ist die Frage so, warum bin ich so betroffen davon, nicht zu verstehen, was das Subjekt ist? Und das kann ich nachvollziehen, indem ich quasi es zu einem biografischen Problem mache und davon erzähle, statt es zu erklären. Und genau, das verdeutlicht die eigene Involviertheit und kann eben den gesellschaftlichen Charakter des Denkens herausarbeiten. Genau, und diese Involviertheit oder dieses Herausarbeiten stellt sich bei Ilse Binzer jetzt im auch Begriff der Kritik als reine Selbstkritik dar. Vorletztes Zitat. Nur sich selbst gegenüber muss Denken reine Kritik sein. Es muss sich schrankenlos negativ sich selbst gegenüber verhalten. Es muss strenge Selbstdenunziation üben, von klarer Analytik sein, seine Anstrengung geht auf Aufhebung. Sein Ziel ist es, seine eigene Aufhebung, die Aufhebung des Denkens, systematisch zu denken. Kritik ist die systematische Reproduktion der Wirklichkeit im Denken oder hier in diesem Fall, wie das Denken systematisch gesellschaftlich ist. War der letzte Satz klar? Der war sehr... dann versuche ich es nochmal in zwei, drei Sätze mehr aufzuspalten. Da Denken genuin gesellschaftlich ist hier an dieser Stelle, ich krieg's gerade nicht mehr zusammen. Kritik ist die systematische Reproduktion davon. Nein. Genau. Doch da Denken genuin gesellschaftlich ist, bedeutet Kritik quasi diese Gesellschaftlichkeit systematisch zu denken und quasi jedes Denken, was behauptet, ich zu sein, aufzuheben. Genau. Ja, es ist eigentlich auch selbsterklärend. Ich hoffe, es ist genug rübergekommen. Damit hoffe ich, dass es so ein bisschen auch ein kleiner Bogen ist, von Marx über Adorno zu Binzer und kommt zu einer Zusammenfassung. Kritik ist, das ist jetzt die Ausgangslage, ist historisch bedingt und steht auch, so würde ich nach dieser Reise sagen, für eine Phase der entwickelten bürgerlichen Sphäre. Also ist aufgetaucht im 18. Jahrhundert und geht mit den Bedingungen der Kontingenz, also den Vorstellungen einer Geschichtsphilosophie und die Bedingungen der Nichtidentität, also der Vorstellung eines autonomen Subjekts, einher. Materialistische Kritik als eine bestimmte Art der Kritik, die wir uns hier angeschaut haben, hat den Anspruch, die Wirklichkeit im Denken zu reproduzieren, derart, dass die Wirklichkeit als menschengemachte verstanden und gesehen werden kann. Die Kritik als Reflexion, und das würde ich sagen, sowohl bei Marx als auch bei Adorno und Ilse Binzer, versteht sich dabei nicht als Motor der Geschichte, sondern polemisiert gerade dagegen, sondern ist eine Kritik durch Darstellung. Also es geht eher darum, den Weg frei zu machen dafür, dass die Menschen dann ihre Geschichte selber machen können, dass die Menschen ihre Verhältnisse selber verändern können. Demnach, so würde ich sagen, sind im Neoliberalismus die Bedingungen der bürgerlichen Gesellschaft, beziehungsweise der bürgerlichen Kritik untergraben. Dies kann materialistische Kritik, aber wie ich gehofft habe, mit Ilse Binzer zu zeigen, nachzeichnen. Und somit steht eben nicht die Kritik in der Krise, sondern die bürgerliche Kritik oder eben der bürgerliche Kritiker als autonomes Subjekt. Genau. Ich hatte hier noch ein paar wichtige Sachen, jetzt muss ich einmal noch kurz gucken. Genau. Da sich das Verhältnis von Gesellschaft und Subjekt verändert hat, wie ich auch versucht habe nachzuzeichnen, oder auch formuliert als Gesellschaftsform und Denkform, muss sich auch die Praxis dieses Klarwerdens verändern, wie ich es irgendwie auch versucht habe nachzuzeichnen. Und genau, auf einen Punkt, den ich noch hinweisen will, ist, dass in dieser Situation, in der wir gerade sind, und zwar, dass dieses autonome Subjekt, würde ich zumindest sagen, ein unhaltbares Phantasma geworden ist. Auch vor zwei Wochen hatte ich das Gefühl, dass es in der Diskussion irgendwie ganz gut rausgekommen ist, für die da waren, bei Alis Vortrag, dass die Praxis der Kritik in der Gefahr läuft, oder die Praxis der Kritik ganz leicht missbraucht werden kann, um gerade dieses autonome Subjekt, dieses Phantasma des autonomen Subjekts zu erzeugen. Also gerade indem ich sage, ich mache Kritik, kann ich eben von mir behaupten, wie der Kulturkritiker, wie der kritische Kritiker, wie der antideutsche Kritiker, dass ich außerhalb der Geschichte bin und kann dadurch gerade dieses autonome Subjekt mir einreden, obwohl es heutzutage, so würde ich zumindest mit Ilse Binzer sagen, gerade darum geht, genau diese Vorstellung autonomer Subjektivität zu zertrümmern. Genau, und davor schützt, so würde zumindest Ilse Binzai sagen, ich habe da noch nicht zu Ende drüber nachgedacht, die radikale Trennung zwischen Handeln und Denken, wie sie es eben auch von dem antideutschen Kritiker fordert. Wobei eben die Letztere, das Denken, nur einer Sache verpflichtet sein darf. Und das ist die Wahrheit. Und genau diese Trennung, das ist so ein bisschen der Versuch, das aufzuzeigen. Und um diesen letzten Punkt nochmal ein bisschen zu backen, habe ich ein letztes Abschlusszitat mitgebracht. Wenn es eine Ethik des Denken gibt, des Denkens gibt oder der Reflexion, dann des Inhalts, dass es dem Unwahren in der Welt nichts hinzuzufügen, ihm nichts an die Seite stellen darf. Kurz, dass es klären muss und nicht verunklaren darf, auch und gerade durch Erklärung nicht. Die Begründung liegt in der Erwartung, die sich ans Denken heftet und die zum Denken motiviert, dass es Klarheit bringt. Ohne diese Hoffnung würde man sich der Anstrengung, die es bedeutet, und dem Verzicht auf Praxis, den es als Denkpause unabdingbar fordert, nicht unterziehen. Ja, genau, und ich glaube, damit bin ich am Ende. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle zugehört habt und so einen langen Atem hattet. Und vielen, vielen Dank, dass ihr auch bei der Hitze gekommen seid. Und dass ihr euch das so anhört. Und ich habe mega, mega Bock, auch mit euch allen darüber zu reden. Und ich bin total gespannt. Und ich glaube, wir machen jetzt wieder 10 Minuten Pause und diskutieren dann noch. Und ihr seid alle ganz herzlich eingeladen, bei der Diskussion noch dabei zu sein. Ja, Dankeschön.